欢迎收听Täglicher Apfel，每日一苹果，德文老师袁立窝。 让我们来看看今天的对话吧。Hast du dich schon für den neuen Kurs im Fitnessstudio angemeldet? Ja, ich möchte meine Ausdauer verbessern und mehr für meine Gesundheit tun. Ich trainiere lieber an den Geräten, um gezielt Muskeln aufzubauen. Vergisst du nicht das Aufwärmen? Das ist wichtig, um eine Verletzung zu vermeiden. Stimmt. Nach dem Training fühle ich mich oft erschöpft, aber sehr zufrieden. Man muss auch auf die Ernährung achten. Ich verzichte momentan komplett auf Zucker. Das ist bewundernswert. Mir fehlt oft die nötige Disziplin dafür. 这段对话非常实用，让我们来看看细节。第一句提到 anmelden， 意思是报名或等级。你在健身房报名课程了吗？ 接着 Maria 提到她想提高自己的 Ausdauer， 也就是耐力，并且想要 verbessern， 改善或提高它。 然后 Lukas 说他喜欢在器材上训练，器材是 das Gerät。他说 ：“Ich trainiere lieber an den Geräten, um gezielt Muskeln aufzubauen。” 这里我们看到第一个文法重点 这是一个目的字句，意思是为了他训练是为了要 aufbauen， 也就是增强或建立肌肉。 Maria 接着提醒他不要忘了暖身 ，das Aufwärmen。这对于 vermeiden， 也就是避免。Die Verletzung, 受伤非常重要。这里又用了一次 zu 训练后 ，Lukas 觉得 erschöpft, 筋疲力尽。但 Marie 提醒，除了运动 ，die Ernährung, 也就是饮食也很重要。 没错，他说 ，Ich verzichte momentan komplett auf Zucker。这里有另一个重点，动词 verzichte 必须搭配解析词 auf， 再加上首格 Akkusativ。意思是放弃或不舍去谋物。 最后 Lukas 提到他缺乏 die Disziplin， 自律。要维持健康的习惯真的需要很强的意志力呢。 今天的课程就到这里。大家也要记得保持运动和自律哦。我们下次见。